Transparenz für die Ohren. Nest. Ich bin Bernd Pirat und ich habe mir heute mal den politischen Geschäftsführer NRW herbeigewünscht. Stell dich nochmal ganz kurz vor. Hallihallo, ich bin der Ballerstedt und ich bin euer Kollege. Reicht das? Ja, das reicht. Wer dich nicht kennt, war nicht auf dem Parteitag oder so. Letztes Wochenende, oder die letzten Tage, gab es ja, ich sag mal, schon verfrühte Nachrufe auf unsere Partei in der Zeitung, weil prominente Piraten ausgetreten sind. Und ich wollte einfach mal fragen, was du denn so als politisch verantwortlich für die politisch ausgerichtete Partei Nordrhein-Westfalen dazu sagst. Also natürlich kann einem nichts Besseres passieren, als dass man totgesagt wird, weil, wie heißt so schön, Totgesagte leben länger. Und tot sind wir wirklich nicht. Also allein, wenn man sich anguckt, was auf dem Kommunalmandatsträgertreff jetzt am Wochenende los war, was für mich übrigens viel wichtiger ist, als dass vier Leute in Berlin und Brandenburg aus der Partei ausgetreten sind, dann sieht man, dass da in der kommunalen Ebene unglaublich was los ist und richtig was passiert. Also tot ist da gar nichts. Ja, du sagst, es passiert viel auf Kommunalebene. Kannst du ganz kurz so als Exkurs berichten, was am Wochenende so das Highlight war? Das Highlight auf dem Kommunalmandatsträgerwochenende. Das klingt jetzt wahnsinnig trocken, aber es haben sich sehr, sehr viele kommunale Mandatsträger zusammengesetzt und haben den Haushalt erarbeitet, weil ja jetzt in den ganzen Kommunen als nächstes die Haushalte verhandelt werden. Und um die alle fit zu machen, sind sehr, sehr kompetente Leute, wie zum Beispiel die Stadtkämmerin aus Monheim, auf dieses Schulungswochenende gekommen, um unsere Leute zu schulen und voranzubringen. Das kam sehr gut an. Die Leute haben sich alle sehr gefreut, haben sehr viel gelernt und sind jetzt fit dafür. Gut, das dazu. Aber jetzt mal wirklich, manche Leute sagen, wir hätten damit Gesichter in der Partei verloren, die nach außen gewirkt haben. Ich sag mal, gerade das Weggehen von Anke Domscheit-Berg hat ja auch auf, ich glaube, heute.de ein Echo hervorgerufen. Meinst du, damit haben wir jetzt unsere Außendarstellung verloren? Nee, das glaube ich nicht. Also mehrere Punkte. Zum einen, die Anke hat tolle Sachen gemacht. So, die hat tatsächlich die Netzthemen vorangebracht, hat ja auch über ihre Arbeit mit WikiLeaks sehr viel gemacht. Und da können wir eigentlich alle für dankbar sein. Aber wenn jetzt die Medien sagt, dass die Leute, die wir nach vorne stellen wollen, nicht mehr da sind, das war ja jetzt nicht so unsere Wahl, dass wir sie nach vorne gestellt haben. Das war Wahl der Medien, dass sie nach vorne gestellt wurde, weil sie schon bekannt war. Insofern stimmt das nicht ganz, dass wir da unser Sprachrohr verloren haben. Ich denke auch, dass es immer so ist, wenn jemand einen Platz räumt, dass das natürlich erstmal Mühe macht, weil man neue Leute finden muss. Aber da werden jetzt Leute nachrücken und nachwachsen, von denen man das vielleicht gar nicht gedacht hat. Und es entsteht da Dynamik, wenn Leute, die vorher gesetzt waren für einen Bereich, dann wieder weg sind. Entsteht Dynamik und es kann wieder was Neues entstehen. Insofern sehe ich das auch durchaus als Chance. Was glaubst du denn, in Berlin sind ja zwei MDAs ausgetreten. Wie wirkt sich das bei uns auf die Fraktion aus? Das kann ich nicht sagen. Keine Ahnung. Das musst du dann im Zweifelsfall die Fraktion fragen. Wir sind in deutlich engerem Kontakt mit der Fraktion als noch vor kurzem. Wir haben jetzt demnächst eine Klausurtagung, wo sich der Landesvorstand mit den MDL zusammensetzt. Wir überlegen dann gemeinsam eine Planungsgruppe, eventuell auch mit Leuten aus der Basis zusammenzupacken, um den Landesverband vorne wegzubringen. Ich denke, das eine ist halt Berlin und das andere ist NRW. Wie sich schon in dem ganzen Methodenstreit, den wir vorher in der Partei hatten, gezeigt hat, gibt es da deutliche Unterschiede zwischen Berlin und NRW. Und ich denke, das hat es nicht nur vorgegeben, sondern jetzt immer noch. Ich, keine Ahnung. Also da musst du tatsächlich die MDL fragen, ob die sich jetzt auch bemüßigt fühlen, zurückzutreten. Ich hoffe das nicht und ich denke das auch nicht. Wir werden sehen. Ich bin da auch gespannt drauf. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil sowas kann ja auch eine Dynamik entwickeln. Vor allem hört man ja auch gerade aus Berlin und Brandenburg, aber auch aus anderen Landesverbänden, dass es jetzt sehr viele Leute gibt, die die Partei verlassen. Andererseits hört man oder liest man auf Twitter, es gibt eine Eintrittswelle. Hast du da einen Überblick, wie sich das in Nordrhein-Westfalen verhält? Werdet ihr gerade, ich sag mal, bei uns in der Lokalverwaltung mit Austritten überschwemmt oder so? Nee, werden wir überhaupt nicht. Also ja, es treten immer Leute aus und ja, es treten auch immer Leute ein. Aber heute hat unsere Generalsekretärin im Bund das erst nochmal getwittert. Es sind aufs ganze Jahr gesehen bis jetzt 600 Leute ausgetreten, dafür gute 400 wieder eingetreten. Das heißt, wir haben bei den zigtausend Leuten, die wir haben, ein Minus von 200 im Moment. Und das heißt, von einer Austrittswelle kann hier überhaupt keine Rede sein. Das ist, ich sehe die nicht. Ich sehe keine Spaltung der Partei. So, also man kann doch nicht von einer Spaltung reden, bloß weil vier Prominente austreten. So, und ich sehe auch keine Austrittswelle in der Partei. Ja, für den Landesverband Berlin ist das im Moment tragisch, weil da sind relativ viele Leute tatsächlich ausgetreten. Ich habe irgendwas von 40 gelesen, aber NRW steht sehr stabil da und im Moment tauchen auch wieder Leute auf, die entweder lange weg waren oder von denen man noch nie was gehört hat. Ich freue mich zum Beispiel sehr über unsere neue Datenschutzbeauftragte, die großen Wirbel veranstaltet und einiges auch an Verbesserungen ranbringen kann. Da geht so einiges. So. Wird viel Mühe, wie immer, aber niemand hat gesagt, dass das hier ein Spaziergang wird. Dann wäre es ja auch keine Politik. Ja, das stimmt wohl. Also generell ist das, was ich dazu schon lange sage. Also wir sind ja hier kein Hobbyverein, so, sondern eine Partei. Und wir wollen politische Ziele erreichen. Und an den politischen Zielen ändert sich gar nichts. Bloß weil 4, 5 oder 40 Leute austreten oder 4, 5 oder 40 Leute eintreten. So, wir sind immer noch die Piratenpartei und wir haben unsere Ziele und wir haben unser Programm und da werden wir weiter für kämpfen. Da ändert sich doch nichts, bloß weil der Christopher Lauer oder die Anke Domscheit-Berg austreten. Da ändert sich am Programm gar nichts. So, also ich finde, es sind immer wieder Leute ausgetreten und die vielen anderen Leute, die ausgetreten sind, sind nicht unwichtiger als diese vier. Und vier beliebige Leute, die wieder eintreten, sind auch nicht unwichtiger als diese vier. Wir dürfen da nicht so sehr den Wert einzelner Leute pushen. Wir neigen dazu, uns Lichtgestalten zu suchen, in die wir die Hoffnung produzieren. Vielleicht lernen wir daraus jetzt, dass es nicht darum geht, einzelne Leute immer nach vorne zu pushen, sondern dass wir selber was tun müssen, so jeder Einzelne. Also quasi vor Ort tätig werden und dann nach dem auch auf Landesebene und auf Bundesebene. Ja, guckt euch eure kommunalen Leute an, die sind echt nah an den Menschen. So, die sind in den Kommunen, die sehen, was da los ist. Und können mit den Leuten reden. Und das ist diese vielen, vielen Leute, die an allen Ecken und Enden arbeiten, sind, in Summe natürlich für die Partei viel bedeutender als vier Menschen, die irgendwo austreten. Natürlich, es sind davon drei Mandatsträger gewesen, ja. Also man darf das nicht vergessen, die Anne hat in der Bezirksversammlung gesessen in Berlin und der Höffinghoff und der Lauer haben als MDA im Abgeordnetenhaus gesessen. Ja, das ist blöd. Wir verlieren dadurch Mandatsträger. Aber wir sind nie Partei geworden, um möglichst viele Mandatsträger zu haben oder so. Ja, das wenn man anfängt, sich an Mandaten festzuhalten, ist man Politiker. So richtig klassischer Politiker. Und die Leute, die sich da gerade jetzt an Mandaten festhalten, sind eben genau das. Ja, die sind nicht Piraten, sondern Politiker. Und deswegen ist das für die die richtige Entscheidung. Die werden sich sicher ohne Piraten wohler fühlen. Das ist ja völlig in Ordnung, wenn die irgendwann merken, dass ihre Ziele sich verändert haben und sie nicht mehr die Ziele der Piraten verfolgen wollen, ist in Ordnung. So, also ich hege da keinen Groll, aber wenn die Ziele der Piraten nicht mehr vertreten wollen, dann ist es sowohl für die Partei als auch für die Mandatsträger, die da gehen, besser, dass sie gehen. Also es wird für alle besser sein, auch für die, und ich wünsche denen tatsächlich, dass sie beim Verfolgen ihrer Ziele auch erfolgreich sind, selbst wenn es nicht unsere sein wird. Gut, dann lass mich noch mal eine andere Frage stellen. Wenn dieser Sturm jetzt in den Medien vorbei ist und wir dann in 2,5 Jahren oder auf die nächste Wahl in 2,5 Jahren zugehen, das ist ja ein langer Weg. Du hast schon gesagt, ihr wollt euch jetzt mit der Fraktion besprechen, wie das weitergeht. Hast du so aus eurem neu gebildeten Vorstand schon so ein paar Visionen oder Denkrichtungen, die ihr angedacht habt für die nächsten 2,5 Jahre bei der Mission Wiederwahl? Ich sag ja immer, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. wir haben, also ich habe natürlich Pläne, so, aber das sind im Moment noch meine Pläne und nicht die Pläne der Partei. Ich werde die am 3. Oktober auch mit dem Mandatsträger besprechen, und dann werden wir natürlich auch mit der Basis reden müssen, so, weil am Ende müssen es Parteiziele werden und nicht mehr nur die Ziele Einzelner. Im Moment sind es noch meine Einzelnen. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja, den einen oder anderen zu überzeugen. Also im Prinzip habt ihr Ideen abgesteckt und werdet jetzt gucken, dass die mit uns allen zusammen in Form gegossen werden, dass wir da einen Weg zu gehen haben. Das habe ich so richtig verstanden. Nee, hast du nicht. Wir haben die Ideen noch nicht alle miteinander gemeinsam abgesteckt unter MDL und Vorstand. Dafür treffen wir uns ja am 3.10. Also ich habe mit Toso und Monika Pieper zusammen eine TO gefixt. Wir treffen uns da in Düsseldorf und dann gucken wir, wo es hinläuft. Ich möchte jetzt halt nicht vorne wegnehmen, so, weil das ist blöd. Ich will die Ideen da zuerst vorstellen. Die Ideen sind da. Ich halte das für gute Ideen, sonst würde ich sie ja nicht vorschlagen. Und dann gucken wir mal, wie wir eine stärkere Bindung zwischen Basis und Parlament hinbekommen, wie wir es schaffen, möglichst schnell unser Versprechen der Bürgerbeteiligung nach vorne zu ziehen. Da sind wir auch noch einiges schuldig geblieben. Ich will gemeinsam mit den MDL dran arbeiten, dass die Piraten auch wieder mehr Motivation bekommen, in landespolitische AKs zu geben und dafür mit denen gemeinsam Anreize schaffen. So, das sind halt so Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Da brauche ich aber Leute für. So, und die versuche ich am 3.10. zu gewinnen. Und dann danach versuche ich, die in der Basis zu gewinnen. Das bedeutet also, du wirst nach dem 3.10. zeitnah mit mir einen Podcast darüber machen, ja? Also entweder habe ich dann einen Podcast, wo ich mit dir rede und sage, ich bin grandios gescheitert, voll an die Wand gefahren. Oder ich erzähle dir, dass wir ganz viele tolle neue Pläne haben. Und dann auch welche. Super, dann bin ich da gespannt drauf und bedanke mich für die Einschätzung, die du gerade abgegeben hast zu der aktuellen Situation. Ich denke, da wird viel diskutiert und das wird ein guter Beitrag dazu sein. Und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke, dir auch. Tschüss. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.